17.20 Uhr bin im Nebel, gehe auf 400 hinauf. 17.45 Uhr Höhe 500, Nebelbank bis an den Horizont. Im Nebel trichterartige Öffnung, durch die der Ozeanspiegel hindurchschaut. Versuche, in einen dieser Trichter einzulenken. 17.52 Uhr, eine Art Wirbel erwirft gelben Schaum aus, von Nebelwand umschlossen. Höhe 100, gehe runter auf 20. Schwierig, die Höhe zu halten. Im nebelfreien Raum herrschen stoßweise Winde. Ich muss mich um die Steuerung kümmern. Bin im Nebel, kein gewöhnlicher Nebel. Eine Art Suspension, ein Kolloid. Er verkleistert alle Scheiben. Muss die Scheiben reinigen, sie sind sehr klebrig. Beginne an Höhe zu verlieren. Plötzlich starke Vibrationen. Ich habe Atemnot. Ins Innere meines Raumanzuges gelangt beim Atemholen eine geringe Menge giftiger Gase. Fechner versucht, den Apparat zu reparieren, schnallt sich los, steht auf. Fechner ist verschwunden. Ich sehe keine Sonne mehr, die Ozeanoberfläche verändert sich. Gelblicher Schlamm, sobald er auftaucht, wird er glasig glänzend. Dieser Schlamm oder Schleim erzeugt höckrige Erhebungen und bildet langsam allerlei Formen aus. Ich muss mit Gas und Steuer der Bewegung entgegenarbeiten. Tief unter mir ist ein Garten. Bertung habe ich 2 Wochen später in einer unserer Spezialkliniken besucht. Ich habe einen Garten gesehen. Ein Garten? Ja. Zwergbäumchen, Hecken, Wege. Alles aus einer Substanz, die völlig steif ist, wie gelblicher Gips. Diese Bäume, die anderen Pflanzen, hatten die auch Blätter? Nein. Das war nur die allgemeine Form, so etwas wie das Modell eines Gartens. Ja, genau. Ein Modell in natürlicher Größe. Nach einer Weile begann alles zu springen und zu zerbrechen. Durch die Ritzen, die ganz schwarz waren, quetschte sich dicker Schleim und erstarrte. Was hast du noch gesehen? Ich hatte den Eindruck, dass unter einigen Sträuchern Werkzeug lag. Längliche Formen mit wegstehenden Zähnen, etwas wie Gipsabgüsse kleiner Gärtnermaschinen. Aber das weiß ich nicht völlig sicher. Das andere ja. Hast du nicht gedacht, dass es eine Halluzination ist? Nein. Ich habe gedacht, es sei eine Fata Morgana. An eine Halluzination habe ich nicht gedacht, auch deshalb nicht, weil ich nie im Leben etwas derartiges gesehen hatte. Als ich dann wieder auf 300 Meter hinaufstieg, war der Nebel unter mir von Einbuchtungen durchlöchert, ganz wie ein Käse. Eines dieser Löcher war leer und darin sah ich den Ozean. Du hast Fechner gesucht? Ja, vielleicht ist er in einem dieser Löcher, dachte ich. Ich weiß, das klingt unsinnig, trotzdem dachte ich so. Ich wollte in so viele Nebellücken hineinfliegen, wie nur irgend möglich. Unter der Ozeanoberfläche lag eine Wand, wie eine Wand eines sehr großen Gebäudes. Sie schimmerte hell durch die Wellen und hatte Reihen regelmäßiger rechteckiger Öffnungen, wie Fenster. Ich wendete die Maschine sehr jäh. Eine Gestalt trat heraus, die aussah, als schwimme sie. Oder als ob sie bis zum Gürtel in der Welle steht. Hast du das Gesicht dieser Gestalt gesehen? Ein Kind. Das Kind war außerordentlich groß, vielleicht 4 Meter. Es sah aus, fast nach einem Säugling sah es aus. Und nackt war es, völlig nackt, wie neugeboren. Es war feucht oder eher glitschig. Die Haut hat ihm so geglänzt. Was hat es Besonderes getan? Es hat ausgesehen wie eine Puppe, wie eine lebendige Puppe. Es hat den Mund auf und zugemacht und allerlei Bewegungen ausgeführt, eklige. Das waren nicht seine eigenen Bewegungen. Was meinst du damit? Diese Bewegungen waren so, als wollte jemand untersuchen, was dieses Kind mit den Händen zu tun imstande ist. Und was mit dem Oberkörper und was mit dem Mund. Waren das Grimassen? Wie bei einem epileptischen Anfall? Epilepsie sind Krämpfe und Zuckungen, während es hier vollkommen flüssige und stete Bewegungen waren. Elegante, oder wie soll ich sagen, melodische. Mit dem Gesicht war es dasselbe. Ein Gesicht kann nicht so aussehen, dass die eine Hälfte lustig ist und die andere traurig, dass ein Teil davon droht oder sich fürchtet und ein anderer triumphiert oder sowas. Ich schrie etwas und rief die Basis, obwohl ich wusste, dass ich keine Verbindung hatte. Mir ist übel geworden und ich habe mich in der Gondel erbrochen. Ein Symptom der Vergiftung, Berton. Was ich gesehen habe, kam nicht durch Vergiftung zustande und war keine Halluzination. Eine Halluzination wird doch von meinem eigenen Gehirn erzeugt. Ja. Eben. Und das kann es nicht erzeugt haben. Es wäre dazu nicht fähig. Was war's? Zuvor muss ich wissen, wie das ausgewertet wird, was ich bisher gesagt habe. Was macht das für einen Unterschied? Falls die Kommission dem, was ich gesagt habe, wenigstens 1% Wahrscheinlichkeit zuerkennt, sodass entsprechende Untersuchungen dieses Ozeans aufzunehmen sind, in dieser Richtung meine ich, dann sage ich alles. Aber falls das von der Kommission für irgendwelche Wahnvorstellungen meinerseits gehalten werden sollte, sage ich nichts. Die Kommission, zusammengesetzt aus 3 Ärzten, 3 Biologen, einem Physiker, einem Ingenieur und einem Mechaniker, gelangte zu der Überzeugung, dass die von Berton geschilderten Vorgänge den Inhalt eines halluzinatorischen Syndroms darstellten, das unter dem Einfluss einer Vergiftung durch die Planetenatmosphäre ablief und sich in Bewusstseinstrübungen mit begleitender Erregung der assoziativen Zonen der Hirnrinde äußerte. Berton verweigerte jede weitere Aussage. Seiner Überzeugung nach hatte die Kommission nicht ihn, aber den Geist dieser Forschungsreise beleidigt. Haben Sie Berton noch einmal befragt? Nein. In einem Brief ans Institut schrieb ich, der wissenschaftliche Rat hat wahrscheinlich aus Sorge um die eigene Autorität Berton, einem Piloten, der keinen wissenschaftlichen Grad besitzt, aber einen wachen Verstand mit hochgradiger Beobachtungsfähigkeit, als unzurechnungsfähig erkannt und bat dringend um den Lebenslauf Fechners mit Berücksichtigung seiner Kindheit und alles, was über seine Familie und seine Familienangelegenheiten in Erfahrung zu bringen sei. Er hatte ein kleines Kind hinterlassen. Einige Zeit nach dem Aufbruch Fechners und Bertons entstand im Zentrum der roten Sonne ein Fleck, der durch seine Korpuskularstrahlung die Funkverbindung zerstörte. Und zwar nach den Angaben des Satelloids vor allem auf der Südhalbkugel, das heißt dort, wo sich unsere Basis befand. So dichten, beharrlich ruhenden Nebel bei völliger Windstille hatten wir bis zum Tag der Katastrophe während unseres ganzen Aufenthaltes auf dem Planeten nicht beobachtet. Die eigentliche Quelle aller von Berton wahrgenommenen Gebilde war Fechner. Sein Gehirn im Zuge einer für uns unbegreiflichen psychischen Sezierung. Es ging um Rekonstruktion mancher Spuren in seinem Gedächtnis. Wohl der dauerhaftesten. In den Sphären der wissenschaftlichen Administration des Instituts ist in den letzten Jahren mehrfach die Forderung laut geworden, die Zuwendungen für die weitere Forschungsarbeit zu kürzen. Von gänzlicher Auflösung der Station hat bisher niemand zu sprechen gewagt. Das wäre ein allzu klares Eingeständnis der Niederlage. Ich lag müde auf dem Bett. Mein Körper war nass von Schweiß und Harry schaute mich an. Die gleiche Farbe wie das Zimmer hatten ihre Augen. Grau. Voll Licht zwischen den schwarzen Wimpern. Chris? Bist du da, Chris? Es ist so dunkel. Das macht nichts. Hab keine Angst. Ist dir der Arm eingeschlafen? Ich lege ihr meine Hand auf die Schulter. Langsam mit der anderen Hand ziehe ich sie ganz an mich. Der Raum verändert sich. Elektrisch blauer Widerschein am Horizont.